was bisher geschah. Sinclair! Aber das ist doch Myxin! Bitte! Ein Fluch! Asmodynasiegerecht! Was hat Myxin noch gesagt? Nicht viel, aber ich konnte ihn nicht richtig verstehen. Die Erscheinung war instabil. Könnte Asmodina ihn wieder gefangen genommen haben? Das würde ich nicht ausschließen. Er ist stärker als die Ritter. Mag sein, aber gegen Barabbas hat er keine Chance. Du hast Barabbas erweckt? Bist du wahnsinnig? Erst wird Sinclair fallen. Und dann wirst du aus der Geschichte verschwinden. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass unsere Feinde nicht menschlich sind. Diese Rüstungen sind ein ziemlich effektiver Schutz. Ich heiße Sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen, Mr. Sinclair. Eigentlich hatten wir nicht vor, uns lange hier aufzuhalten. Wir möchten mit einem Schäfer sprechen, der die Ritter gesehen haben soll. Sehen Sie dort oben die kleine Hütte? Dort lebt er. Alles begann vor circa 2 Wochen. Da klaffte plötzlich am Himmel ein Riss und irgendwas fiel auf die Erde. Was? Das Böse vielleicht. Es landete nahe Gulbein und es veränderte die Einwohner. Wir haben es uns überlegt. Sie sind hier doch nicht willkommen. Also schön, dann warten wir eben auf unseren Freund. Der wird nicht wiederkommen. Und jetzt bewegt euch. Barabbas wartet. Weiter nach oben? Es gibt keine andere Möglichkeit. Zur Burg? Na, da wollte ich nicht gerade hin. Eben. Dort wird man uns am wenigsten vermuten. Mann, oh Mann. Wenn das mal kein tiefes Loch ist. Ich drückte mich mit dem Rücken an die Wand, breitete meine Arme aus und legte die Handinnenflächen auf den Stein. Dann setzte ich behutsam den rechten Fuß vor. Zoll für Zoll bewegte ich mich weiter. Jetzt bist du dran, Sinclair. Der Unheimliche ging bis zum Rand des Lochs, griff hinter sich und holte eine Armbrust von der Schulter. In der nächsten Sekunde würde mich der Pfeil an die Wand nageln. Schau! Was ist mit ihr? In dem Versteck wird ihr früher oder später die Luft ausgehen. Los, helfen Sie mir, die Fesseln zu lösen. Oh Gott, er wird wach. Machen Sie die Fesseln los. Beeilen Sie sich. Sehen Sie, die Klaue. Um Gottes Willen. Schnell, wir müssen uns verstecken. Wo denn? Dort. Vielleicht sieht uns das Monster im Schatten nicht. Das glauben Sie doch selbst nicht. Und jetzt die Fortsetzung. Warte noch! Ich habe etwas, das für euch von unschätzbarem Wert ist. Deine Leiche ist uns wert genug. Nein, nicht! Ich hatte Angst, Todesangst. Der Pfeil lag bereits auf der Sehne und ich war dazu verdammt darauf zu warten, dass er meine Lunge zerfetzen würde. Für einen Augenblick wollte ich meinem Schicksal vorgreifen. Eine leichte Bewegung nach vorne und ich wäre in die endlose Tiefe gestürzt. Doch dafür war es schon zu spät. Der Ritter hatte mich anvisiert und zog unbarmherzig den Abzug durch. Nein! Eine kleine graue Gestalt war aus einer im Schatten verborgenen Nische gestürzt und hatte den Ritter in den Rücken gerammt. Das tödliche Geschoss schlug direkt neben mir in die modrige Wand, während der Dämon wild mit den Armen rudernd nach vorn kippte. Du liebe Zeit, wo ist der denn gelandet? Im Erdkern. Dann pass auf, dass du ihm nicht folgst. Ich gebe mir Mühe. Vorsicht schon, die Steine hier vorne sind rutschig. Auch das noch. Gut so, nur noch ein Stück. Ja, aber ein verdammt langes. Hier, nimm meine Hand. Moment. So, jetzt. Ja, gut so. Halt mich bloß fest. Spring! Ja! Danke. Danke, Myxin. So hast du dir unser Wiedersehen bestimmt nicht vorgestellt. Wie kommst du hierher? Und was ist mit deiner Haut passiert? Später, John. Du hast nicht viel Zeit. Dieser Ritter hier war nicht der Einzige. Ich weiß. Sie sind bereits in ihrer Gruft. Hinter der Kurve musst du dich links halten. Wie viele sind es? Noch 5. Aber sei vorsichtig. Dies alles hier ist eine Falle, die Asmodina dir gestellt hat. Und du willst sicher nicht mitkommen? Nein, ich kann mich kaum rühren. Asmodina hat... Sie hat mir meine Kräfte genommen. Sie hat was? Bitte, John, geh. Vernichte diese elende Höllenbrut. Tu es für mich. Okay, aber ich werde zurückkommen und dich holen. Mach das. Und jetzt geh! Die Luft in dem stockfinsteren, feuchten Loch war längst verbraucht. Shao wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb, bis ihre Lunge keine Sauerstoffpartikel mehr binden konnte. Hastig zog sie ihre Bluse aus und legte sie auf den Fels unter ihr, damit ihre Füße nicht ständig von der glitschigen Oberfläche abrutschten. Umsonst. Sie fand nicht genug Halt, um die Kommode, die ihr Versteck in eine tödliche Falle verwandelt hatte, zu bewegen. Schon tanzten winzige Sterne vor ihren Augen, Wangen und Finger begannen seltsam taub zu kribbeln. Und als sie sich abermals ohne Erfolg gegen die Kommode stemmte, überfiel die sonst so beherrschte Chinesin nackte Todesangst. Hilfe! Hilfe! Hilf mir doch! Ich kriege keine Luft mehr! Ich ersticke! Hilfe! Hallo? Hallo? Shao hörte über ihrem Kopf ein schweres Schaben. Verwirrt tastete sie nach der Kommode und spürte Bewegung. Ja, das Möbel wurde Stück für Stück zur Seite gerückt. Das ist doch... Helfen Sie mir. Die Kommode ist für mich allein zu schwer. Ja. Ja. Sie haben Glück, dass ich Sie überhaupt gehört habe. Nichts wie raus hier. Geben Sie mir Ihre Hand, ich helfe Ihnen. Setzen Sie sich. Danke. So ist es gut. Wer sind Sie? Mein Name ist Claire Redford. Ich bin Dianas Mutter. Ihre Mutter? Aber ich dachte... Dass ich bettlägerig bin? Nun, im Moment ist es ein Segen, wenn die Dörfler das glauben. Dann sind Sie gar nicht krank. Zumindest nicht so krank. Sind Sie mit Diana befreundet? Nicht wirklich. Sie hat mich vor diesen Verrückten versteckt. Und deshalb wurde sie entführt. Das wäre früher oder später sowieso passiert. Wir wussten beide, dass dieser Tag kommen würde. Dieser Cutler hat sie mitgenommen. Ja. Und ich fürchte, er wird Diana zu Barabbas bringen. Dem Drachen? Er ist mehr als nur ein Drache. Er ist eine Gottheit. Er kann eine ganze Armee von Ungeheuern erschaffen, die die Welt ins Chaos stürzen wird. Wie? Indem er sich unbefleckte Seelen untertan macht. Sie meinen die Kinder? Ja. Wenn Barabbas erwachen sollte und die Drachensaat hier gelegt wird, wird Gulbein in die Geschichte eingehen als der Ort, von dem aus das Böse die Welt eroberte. Da sollten wir aber dringend etwas gegen unternehmen. Wir? Sehen Sie mich an. Ich bin alt. Nicht einmal gegen Dianas Entführung konnte ich etwas ausrichten. Trotzdem können Sie mir helfen. Wie? Mit Information. Diana berichtete etwas von einem Einschlag nahe dem Dorf. Ja, die Männer haben um die Einschlagstelle herum eine Scheune... Was war das? Oh mein Gott. Das ist er! Barabbas? Er ist erwacht. Und was heißt das? Dass uns jetzt niemand mehr retten kann. Und die Kinder auch nicht. Er kommt raus! Zur Seite, schnell! Wenn er uns sieht, sind wir erledigt! Wo sollen wir denn hin? Dort! Im Schatten des Stützpostens kann er uns nicht sehen! Dieses dünne Ding, Sie machen Witze! Wir müssen es wenigstens versuchen! Nun kommen Sie schon! Hier kommen wir nicht mehr raus! Seien Sie ruhig! Kein Laut jetzt! Lassen Sie sich zusammen! Das spärliche Licht in der Scheune wurde von etwas Massigem, Gewaltigem verdunkelt. Barabbas erhob sich. Zeitlupenhaft stemmte er seinen monströsen Körper aus der Grube, füllte mit seinem Leib fast das gesamte Innere des Gebäudes aus. Die riesigen Flügel lagen dicht an dem Rücken des Untieres und der jahrelange Schwanz wischte unruhig über den Boden, als wartete er nur darauf, seine Kraft entfesseln zu dürfen. Während eine gespaltene Zunge aus dem klaffenden Maul zuckte, musterte Barabbas ungehalten die Enge, die ihn umgab. Und nur wenige Augenblicke später erzitterte die Erde. Er dreht sich genau in unsere Richtung! Hinterkommen! Eine Feuerlohe raste aus dem Schlund des Drachens auf Zuko und Diana zu. Der Chinese umfasste die Rothaarige und stürzte mit ihr zur Seite. Knapp schlugen die Flammen über die beiden hinweg und fraßen sich in die Bohlen der Holzwand. Er steckt die Scheune in Brand! Auf den Boden! Unfassbar! Er hat die brennende Wand einfach eingeschlagen! Wir müssen hier raus! Aber wie? Auf demselben Weg! Die Hütte bricht bald auseinander! Aber wir werden verbrennen! Nein! Die Flammen sind noch ziemlich schwach! Ziemlich schwach? Die Balken explodieren schon! Ein Grund mehr, uns zu beeilen! Oh mein Gott! Da wären wir also. Ich hatte die Gruft schneller gefunden als erwartet. Muffige, von Fäulnis geschwängerte Luft erwartete mich hinter dem schmiedeeisernen Tor. Die 7 Särge standen sternförmig angeordnet in der Mitte des Gewölbes auf hüfthohen Granitblöcken. Pechfackeln warfen rotes Licht in die Halle und ließen die schweren Sarkophage aussehen, als wären sie in Blut getaucht. Noch war alles ruhig. Vorsichtig ging ich auf den ersten Sarg zu und umklammerte die Kanten der massiven Steinplatte, die den Sarkophag verschloss. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, ist das Ding schwer. Mist, leer. Okay, die Chancen stehen 5-1. Oh, verdammt. Auch leer. Shit, entweder lande ich jetzt einen Treffer oder... Oder du bist so gut wie tot. Sie hatten auf mich gewartet. Um mich herum lösten sich 5 unheimliche Gestalten aus kaum sichtbaren Nischen, die in das unebene Mauerwerk eingelassen waren, und kreisten mich ein. Die Ritter hatten ihre Visiere hochgeklappt. Darunter grinsten mich vermoderte, gelbbleiche Totenfratzen an. Sie alle sahen völlig gleich aus. Nur der Anführer trug anstelle einer silbernen eine schwarze Rüstung. Noch bevor ich meine Beretta ziehen konnte, hatte einer der Ritter seine Armbrust gezogen und zielte auf meinen Kopf. Du brauchst an deine Waffe nicht einmal zu denken, Sinclair. Und diesmal wird dir auch kein Myxin zur Seite stehen, der dich im letzten Moment rettet. Wer bist du? Jemand, dessen Name bereits vor Jahrhunderten Angst und Schrecken verbreitete. Rufus, der Schlechter. Ah, verstehe. Ihr seid ein Haufen frustrierter Kreuzritter, die sich an der Gesellschaft rächen wollen. Falsch, Sinclair. Während die tapferen Kreuzritter ihren heiligen Krieg kämpften, nahmen wir uns, was sie schutzlos zurückgelassen hatten. Wir schändeten ihre Frauen, mordeten die Söhne, folterten, plünderten. Ganze Landstriche machten wir dem Erdboden gleich. Wie mutig von euch! Der Teufel fand schnell Gefallen an unserem Tun und gab uns diese Burg. Hast du eine Ahnung, welche Grausamkeiten diese Mauern schon gesehen haben? Nun, wenn mich nicht alles täuscht, hat man euch in diesen Mauern einst begraben. Woher weißt du das? Weil die Dörfler viel Mühe hatten, euch aus euren Gräbern zu befreien. Und? Jetzt sind wir wieder da und keiner kann uns aufhalten. Ihr hieltet euch damals für unbesiegbar. Und wie damals werdet ihr wieder scheitern. Wir können gar nicht scheitern, Sinclair. Denn wir haben Asmodinas Aufgabe bereits erfüllt. Ach ja? Und was war das für eine Aufgabe? Nur wenige Meilen von uns entfernt bricht ein neues, dunkles Zeitalter an. Das Zeitalter des Barabbas. Barabbas? Wer ist das? Ein Drachengott. Der letzte seiner Art. Ihm haben wir Nacht für Nacht das Fleisch der Ungläubigen gebracht. Durch uns und die Dörfler wurde er stark. Und während du hier mit mir plauderst, besiegelt er das Schicksal der Menschheit. Ich bin die ganze Zeit der falschen Spur gefolgt? Bis Mitternacht hättest du noch Zeit, gegen ihn zu kämpfen. Wenn wir nicht wären. Was habt ihr mit mir vor? Nun... Deinetwegen sind 2 unserer schönen Särge frei geworden. Du darfst wählen. Ich atmete scharf durch den halb geöffneten Mund. Die Worte des Dämons klangen in meinem Schädel nach. Panik wallte in mir hoch. Sie wollten mich in einem der Sarkophage einschließen. Ich sollte lebendig begraben werden. Was ist denn, Sinclair? Hat es dir die Sprache verschlagen? Ich möchte nur noch wissen, wie... Nein! Wir haben genug geredet. Aber ihr... In den Sarg jetzt, und zwar schnell. Und was ist, wenn... Wenn du dich nicht sofort bewegst, jagen wir dir einen Pfeil durchs Hirn. Na also, es geht doch. Darf ich noch... Nichts darfst du. Rein da mit dir. Es war zwecklos. Rufus ließ mir keine Chance, Zeit zu gewinnen. Ich hob mein rechtes Bein, klemmte meinen Fuß zwischen Sarkophag und Granit und kletterte über den Rand in das stickige Innere des Totenschreins, der zu einem Drittel von der Steinplatte überdeckt wurde. Asmodina wird zufrieden sein. Erek, schließ den Sarg und dann beschwer die Platte, auf dass der Geisterjäger in dem Sarg verrotte. Ja, Rufus. Die Innenwände meines steinernen Grabes nahmen mir die Sicht. Ich hörte die Schritte des Ritters. Eiserne Fäuste umfassten die Steinplatte. Und dann erklang ein Geräusch, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Kommen Sie zurück, ich flehe Sie an. Wenn man uns hier sieht. Aber ich muss zu der Scheune. Seien Sie nicht so töricht. Die ist gerade zusammengebrochen. Aber wenn Zuko dort war, dann... Wenn er wirklich in der Scheune war, können Sie nichts mehr für ihn tun. Oh nein. Bitte, Mrs. Shaw. Wir haben uns viel zu weit vom Haus entfernt. Ich kann ihn doch nicht im Stich lassen. Hören Sie das? Verdammt, Sie kommen. Wenn Sie uns entdecken, sind wir so gut wie tot. Keine Sorge. Ich weiß mich schon zu wehren. Da kommen Sie. Ja! Stopp, ich bin's. Zuko. Mom. Kind. Schau. Ja. Mein Gott, ich hatte solche Angst um dich. Kommt, wir müssen hier weg, solange die Dörfler beschäftigt sind. Hier lang, das Haus ist am Ende der Straße. Ihr seid durch die Flammen gesprungen? Es war die einzige Möglichkeit. Mein Gott, ihr hättet verbrennen können. Ja, wir hatten Glück. Auch, dass uns niemand gesehen hat. Die Männer waren viel zu sehr mit dem Drachen beschäftigt. Aber sie werden irgendwann zurückkommen. Richtig. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, und zwar schnell. Dabei sind die Dörfler unser geringstes Problem. Wie meinen Sie das? Nun, Barabbas ist erwacht. Dagegen können wir nichts mehr unternehmen. Aber wenn ich euch vorhin richtig verstanden habe, machen ihn erst die Seelen der Kinder mächtig. Ja, und? Die Kinder sind der Schlüssel. Wir müssen sie retten, sonst ist alles verloren. Und wie stellen Sie sich das vor? Diana, hast du eine Idee, wo man die Kinder versteckt halten könnte? Es müsste ein relativ großes Haus sein. Cutler hat ein großes Haus. King Cutler, ja. Sein Haus steht in der Ortsmitte und es hat einen großen Keller. Dort könnten die Kinder sein. Okay, ich werde sie da rausholen. Und wenn sie gar nicht dort sind? Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Das alte Spritzenhaus am Rande von Gulbein. Das Spritzenhaus? Es wäre groß genug und ist für die Kleinen praktisch ausbruchssicher. Ist das weit von hier? Was ist in Gulbein schon weit? Dann trennen wir uns. Gute Idee. Du übernimmst Cutler, ich das Spritzenhaus. Ich möchte mit Ihnen kommen, Schau. Nein, das ist viel zu gefährlich. Aber ich kenne das Dorf wie meine eigene Westentasche. Sie werden mich brauchen. Also gut, einverstanden. Gibt es hier einen Hinterausgang? Ja, hier im Nebenzimmer. Dann kommt. Passt auf euch auf, Kinder. Ihr wisst, wozu diese Bestien fähig sind. Wird schon schief gehen, Mrs. Redford. Hier lang. Oje, oje. Ich sah, wie sich die Steinplatte langsam über den Sarg schob. In 2 Sekunden würde es für mich kein Entrinnen mehr aus diesem Grab geben. Ich musste handeln. Sofort. Mit zitternden Fingern umklammerte ich meine Bretter, hoffte, dass mir die Überraschung den entscheidenden Vorteil verschaffte. Und dann schnellte ich aus der immer kleiner werdenden Öffnung, zog den verdutzten Ritter an mich heran und hielt ihm die Waffe direkt in das offene Visier. Verdammt! Sinclair, was soll das? Eine falsche Bewegung und euer Bruder ist nur noch ein Häufchen Staub. Damit kommst du nicht durch. Die Armbrust runter. Sofort. Nein! Er kann uns nicht alle töten. Wir sind in der Überzahl. Dafür bin ich ein sehr guter Schütze. Und mit euren offenen Visieren seid ihr ein leichtes Ziel für mich. So schnell bist du nicht, dass du uns alle auf einmal ausschalten könntest. Ach ja? Dann lass es doch drauf ankommen. Rufus zögerte. Natürlich hatte ich geblufft. In der Tat hätte ich die 5 Ritter nicht alleine mit meiner Beretta ausschalten können. Ich konnte nur hoffen, dass Rufus weiterverhandeln würde. Und dann, nach mir endlos erscheinenden Sekunden, ergriff er endlich das Wort. Erschieß ihn! Oh Mist. Der Pfeil flog von der Armbrust und beinahe gleichzeitig zog ich meine Geisel schützend vor mich. Keine Sekunde zu früh. Das Geschoss jagte dem Ritter durch das Visier mitten in den Schädel. Das darf doch nicht! Der Schütze legte einen zweiten Pfeil auf die Sehne. Doch diesmal war ich schneller. Auf ihn! Ja. Na wartet! Michael! Stopp! Gabriel! Stopp! Was tust du? Du wirst uns alle umbringen! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mein Kreuz solch eine Reaktion auslöste. Offensichtlich war die gesamte Ruine von schwarz-magischer Energie erfüllt. Die Decke stürzt ein! Verdammt, was... Los, weg hier! Wartet! Ein riesiger Felsbrocken hatte sich aus der Decke gelöst und prallte auf die Särge. Der gesamte Gang hinter dem schmiedeeisernen Tor brach ein. Orientierungslos wankte ich durch das Chaos, versuchte dabei herunterfallenden Brocken auszuweichen. Oh nein, das... Hilfe! John, hier! Myxin! Hier lang! Dieser Geheimgang ist der einzige Weg! Warte, ich komme! Beeil dich, sonst bist du verloren! Oh! Angenehme Träume, mein Freund. Ebenso schnell wie lautlos entwaffnete Zuko die Wache und versteckte sie behutsam hinter einem Gebüsch. Dann verharrte er für einige Sekunden, versicherte sich, dass nicht noch mehr Männer den Garten von Cutlers Haus bewachten, bevor er leise wie ein Panther zum Hintereingang schlich. Das Schloss war alt und rostig, trotzdem untersuchte er es mit größter Vorsicht. Erst als er sicher war, dass keine Alarmanlage angeschlossen war, öffnete er die Tür geschickt mit einem Dietrich und huschte in das Innere. Im Haus war es still. Zu still. Der Chinese lockerte die Beretta in seinem Halfter und schritt durch eine überraschend luxuriös eingerichtete Küche. Dahinter lag das Treppenhaus. Für den Keller kamen zwei Türen in Frage. Zuko lauschte an der ersten, hörte aber nichts und drückte vorsichtig die Klinke runter. Eine Steintreppe lag vor ihm. Diffuses Licht drang aus der Tiefe und beleuchtete schwach die mit schaurigen Drachengeschöpfen bemalten Wände. Stirnrunzelnd betrachtete er die Bilder, erkannte Barabbas sowie... Was war denn das? Zuko zog die Beretta und schlich in gebückter Stellung die Stufen hinab. Die Treppe machte einen Bogen und wurde dabei breiter. Mit dem Rücken an der Wand näherte er sich der Biegung und lugte vorsichtig um die Ecke. Was er sah, war faszinierend und abschreckend zugleich. In der Mitte des großzügig ausgebauten Kellerraums stand ein eisernes Bassin. Eine zähe, rot-grünlich schimmernde Flüssigkeit schwappte darin bis dicht unter den Rand. Mehr als 2 Dutzend Männer hatten sich um das Becken herum versammelt, starrten gebannt auf die Brühe, die sich hin und her bewegte. Was spielte sich dort ab? Die Dörfler waren so von dem Schauspiel gebannt, dass Zuko sich noch einen Schritt weiter vorwagte. Jetzt erkannte er, dass etwas durch die Oberfläche stieß. Ja, 2 Pranken streckten sich unendlich langsam und völlig lautlos aus dem Bassin. Gefolgt von... Na, spannend? Nicht doch, Zuko. Asmodina! Da freue ich mich aber, dass du unserer kleinen Drachentaufe beiwohnst. Ich hatte schon Sorge, dass für unsere neuen Drachenkrieger nicht genug zu essen da sein wird. Bis hierhin, John. Weiter kann ich nicht gehen. Warum? Weil Asmodina mich mit einem Band belegt hat. Ich kann mich nur in einem bestimmten Umkreis frei bewegen. Ich lasse dich hier nicht alleine zurück. Doch, John. Irgendjemand muss dieser Schlange Einhalt gebieten. Oder etwas Schreckliches wird geschehen. Du sprichst von dem Drachen? Nein. Barabbas ist zwar stark, aber dies alles hier ist nichts im Vergleich zu der Allianz, die Asmodina gerade schmiedet. Was für eine Allianz? Weißt du, dass Dr. Tod wieder auferstanden ist? Und ob? Dann mach dich auf was gefasst. Mit Asmodinas Hilfe will er einen gewaltigen Plan in die Tat umsetzen. Welchen Plan? Die Gründung der Mordliga. Eine weltumspannende Organisation, die sich aus Verbrechern und Dämonen zusammensetzt. Weltumspannend? Ja. Oh Mann, gönnt mir doch mal eine Pause. Es tut mir leid, John. Aber wenn Dr. Tod die Mordliga tatsächlich gründen sollte, sind deine Chancen kaum größer als die eines Schneeballs in der Hölle. Ich mag deine beruhigende Art. Verstehst du jetzt, warum du hier raus musst? Ich hatte sowieso nicht vor, hier zu bleiben. Moment mal, was willst du mit dem Kreuz? Hat Asmodina dir wirklich alle magischen Kräfte genommen? Ich glaube schon. Dann könnte es funktionieren. Was? Mein Kreuz kann ihren Bann brechen. Dann, aber du willst mir doch wohl nicht... Keine Angst, es klappt schon. Ich habe aber Angst. Es wird trotzdem klappen. Ich will nicht, verdammt! Warum denn nicht? Weil ich keine Lust habe, mich von deinem Kreuz zerbröseln zu lassen. Da sterbe ich lieber zu Hause, in der Hölle! Mann, Myxin, ich brauche dich. Wenn das mit der Mordliga wirklich stimmt, ist dein Insiderwissen überlebenswichtig für das Sinclair-Team. Ich hätte mich nie auf deine Seite stellen sollen, Sinclair. Kommt ein bisschen spät, die Erkenntnis. Und jetzt entspann dich. Ach du Scheiße. Ich werde dich mit dem Kreuz berühren. Nein, warte noch. Ich... Jetzt! Ich lebe noch. Alles klar, Myxin? Ich weiß nicht. Wie fühlst du dich? Schwach. Alles dreht sich vor meinen Augen. Das geht vorbei. Ist der Bann gebrochen? Ja. Dann bin ich tatsächlich kein Dämon mehr. Hier, du kannst das Kreuz in die Hand nehmen, wenn du willst. Oh nein. Was ist nur aus mir geworden? Du bist nach wie vor ein Kämpfer. Du hast nur die Seiten gewechselt. Nein, John. Ich bin ein Verräter. Und ohne meine Kräfte völlig hilflos. Jeder Dämon, egal wie unbedeutend, kann mich jetzt töten. Mich auch, Myxin. Und trotzdem bin ich nicht schwach. Du hast das Kreuz. Und was ist mit Zuko, Bill oder Jane? Nein, mein Freund. Wenn du dich uns anschließt, wirst du eine neue Form von Stärke kennenlernen. Was glaubst du eigentlich? Dass ich nach allem, was ich getan habe, plötzlich zu einem Kämpfer für das Gute werde? Nein, so einfach geht das nicht. Deine Taten sind Teil deiner Vergangenheit. Es liegt an dir, ob und wie du damit fertig wirst. Ich werde für alles noch einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Vielleicht. Aber zuerst müssen wir hier raus. Und dann? Glaubst du im Ernst, die Ritter hätten schon aufgegeben? Im Gegenteil, Myxin. Wahrscheinlich warten sie da draußen schon auf uns. Hinten ist es. Der große Schuppen? Ja, komm. Oh nein, das Tor ist von innen verriegelt. Und Fenster hat das Ding wohl auch nicht. Doch, eines an der Hinterseite. Aber es liegt ziemlich hoch. Ist da jemand? Diana, hast du das gehört? Zoe, bist du das? Ja, Mrs. Redford? Ja, ich bin's. Wie viele seid ihr? Alle 12. Gott sei Dank. Okay, Zoe. Wir versuchen, euch da rauszuholen. Haltet euch von dem Fenster an der Hinterseite fern. Vielleicht müssen wir es einschlagen. Verstanden. Los, komm. Im Dorf ist alles völlig ruhig. Ja, noch interessiert sich niemand für den Schuppen. Da oben ist das Fenster. Das ist zu hoch. Einer von uns muss Leiter spielen. Du bist größer als ich. Komm, steig auf meine Hände. Auf meine Schulter. Jetzt. Yeah. Geht's? Hast du genug Halt? Ja, der Sims ist breit genug für mich. Ist das Fenster auf? Nein. Geh zur Seite, ich schlag es mit dem Ellenbogen ein. Okay. Shit, das war lauter, als ich dachte. Psst. Okay. Ich glaube, wir hatten Glück. Es kommt niemand. Dann springe ich rein und versuche, das Tor von innen zu öffnen. Ja, tu das. Hallo, Kinder. Sie sind nicht Mrs. Redford. Nein, sie wartet hinter dem Tor. Wer sind Sie? Ihr könnt mich Shao nennen. Werden Sie uns etwas Böses tun? Im Gegenteil. Ich hol euch hier raus. Das geht nicht. Die Tür ist verschlossen. Lasst mich mal sehen. Ich habe es schon versucht. Die Kette geht nicht auf. Vielleicht schaffe ich es ja. Das glaube ich nicht. Dann pass mal auf. Siehst du? Ich hab's geschafft. Wie haben Sie das gemacht? Mit einem Dietrich. Vorsicht jetzt. Schau, endlich. Was ist los? Wir müssen hier weg, sieh nur. Sie kommen. Psst. Ihr müsst ganz ruhig bleiben. Was machen wir denn jetzt? Kennt ihr ein Versteck? Hier in der Nähe? Ja. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Vielleicht unten, am Bach. Ja, genau. Was ist am Bach? Da gibt es Höhlen. Langsam, mein Guter. Ich denke, du magst kein totes Menschenfleisch. Sie hatten Zuko im Würgegriff. 5 Männer hielten den Chinesen fest, als die abscheuliche Kreatur, die gerade erst aus dem Bottich gestiegen war, auf ihn eindrosch, als wäre er ein Punching-Bag. Das Scheusal besaß einen menschlichen, muskulösen Körper, auf dem ein grotesk anmutender, reptilienartiger Monsterkopf saß. Als es auf Asmodinas Geheiß einhielt, massierte die Teufelstochter zärtlich die breiten Schultern des Untieres. Außerdem möchte ich, dass du noch ein wenig mit ihm spielst, bevor du ihn zerreißt. Ich werde ihn nicht fressen, Gebieterin. Vielmehr soll er Futter für die Drachensaat werden. Oh, eine ausgezeichnete Idee. Hörst du, Zuko? King Cutler hat keinen Appetit auf dich. Cutler? Erkennst du ihn etwa nicht wieder? Das liegt bestimmt an Barabbas Blut. Es verwandelt einen Menschen in einen Drachenkrieger. Zumindest einen Erwachsenen. Und was ist mit den Kindern, du Biest? Hüte deine Zunge! Die Kinder verwandelt es in Barabbas Nachfahren. Was? Nach nur einer Woche sind sie ausgewachsen. Aber dann wirst du schon längst den Boden düngen. Na, das sind ja tolle Aussichten. Los jetzt, packt ihn und holt die Kinder. Bis Mitternacht ist es nicht mehr lang. Oh, du hast es geschafft. Oh, verdammt. Deine Schulter? Ja, die Tür war stabiler, als ich gedacht hatte. Immerhin sind wir draußen. Aber bei der Dunkelheit sind wir ein leichtes... Ja, ein Pfeil! Zurück in den Gang, zurück! Das war knapp. Hast du gesehen, aus welcher Richtung der Pfeil gekommen war? Ich glaube von links. Na super. Dann haben sie sich zwischen den Ruinen verschanzt. Oh nein. Was war denn das? Barabbas. Er ist erwacht. Das Gebrüll kam von sehr weit weg. Wahrscheinlich ist er unten im Dorf. Allmächtiger. Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wenn seine Drachensaat erst einmal aufgegangen ist, wird er sich verstecken, bis seine Nachkommen das Land unterjocht haben. Wie kann man ihn töten? Gute Frage. Sein ganzer Körper ist gepanzert. Die einzige Schwachstelle ist sein Maul. Doch damit speit er Feuer. Allmächtiger. Sag doch nicht immer Allmächtiger. Was soll ich denn sonst sagen? John, da! Ich wirbelte herum, sah einen der Ritter, der sich an die zerborstene Tür geschlichen hatte und gerade einen weiteren Pfeil auf die Sehne legte. Doch diesmal kam ich ihm zuvor. Du hast ihn erledigt! Ja, aber da draußen sind immer noch 2. Gibt es noch einen anderen Weg aus der Burg? Nein, nicht von hier aus. Mist, dann stecken wir fest. Sinclair! Oh, dein Typ wird verlangt. Komm raus! Ich werde nicht schießen! Du nicht, aber dein Kompagnon! Es gibt keinen Kompagnon! Ich bin der Letzte! Du lügst! Nein! Einer von uns hat es nicht geschafft. Er liegt unter den Trümmern begraben. Du darfst ihm nicht trauen. Ich bin noch nicht bescheuert. Komm raus! Ich will es endlich zu Ende bringen! Zeig dich erst! Darauf kann er nicht eingehen. Also gut, ich komme auf den Hof. Oh, Mist. Willst du etwa raus? Ja, aber nicht ohne Rückendeckung. Hier, nimm das Kreuz. Pass auf, dass sich keiner von hinten an mich ranschleicht. Du überlässt mir dein Kreuz? Ich will's wieder haben. Also gut, ich halte die Augen offen. Dann bis gleich. Ich komme, Rufus! Du hältst also immer noch deinen Boomerang in der Hand. Und ob? Er wird dich vernichten, wenn du nicht... Rufus hatte plötzlich einen großen Satz in meine Richtung gemacht. Erschrocken warf ich den Boomerang, doch darauf hatte der schwarze Ritter nur gewartet. Blitzschnell sprang er hinter einen Trümmerhaufen. Der Boomerang prallte an den Steinen ab und blieb auf dem Boden liegen. Verdammt! Sofort war Rufus wieder auf den Beinen und rannte sein Schwert mit beiden Händen über den Kopf haltend wie wild auf mich zu. Sein Visier war geschlossen, die Beretta nutzlos. Ich werde dich zerfetzen! Warte! Blut! Blut! Nein, nicht! Hey, Großer! Fang! Was? Das wurde aber auch Zeit. Da! Dein Kreuz liegt da, wo der Typ gestanden hat. Ist meistens so. Hast du das gesehen? Die Stichflamme im Dorf, na klar. Das war Barabbas. Bald werden sie ihm die Kinder opfern. Dann müssen wir uns beeilen, komm. Lauf vor, John. Ich bin noch zu schwach. Ich soll dich im Stich lassen? Nachdem du mir dreimal das Leben gerettet hast? Mann, lauf endlich. Jede Minute zählt. Ich komme nach. Also gut, aber pass auf dich auf. Was machst du dir Sorgen um mich? Geh! Hier ist es! Gut gemacht, Ian. Rein da. Geht alle in die Hülle. Ob sie uns gesehen haben? Das glaube ich nicht. Es ist zu dunkel und außerdem waren die Männer weit weg. Warum sind sie denn plötzlich so böse zu uns? Das ist schwer zu erklären. Sie sind von einem bösen Drachen verzaubert worden. Hören Sie, Miss. Ich bin zwar erst 10, aber deshalb kaufe ich Ihnen noch lange nicht alles ab. Und wenn ich dir jetzt verspreche, dass ich die Wahrheit sage... Aber schau, es gibt doch keine Drachen. Sowas erzählt man kleinen Kindern. Um Gottes Willen, er sucht uns. Ich will nach Hause. Psst. Er ist direkt vor der Höhle. Psst, kein Wort mehr. Er ist nicht mehr da. Ja, er hat vorher gespien und dann war er weg. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er die Männer gerufen. Tatsächlich. Sie kommen. Hier lang, Chef. Da vorne ist eine Höhle. Sind Sie da drinnen? Das werden wir gleich wissen. Fesselt ihn! Aber er kann sich doch kaum noch rühren. Fesselt ihn! Und zwar gründlich. Der kleine Chinese hat die Neigung, den Wehleidigen zu spielen. Nach der Abreibung fällt mir das sicher nicht schwer. Oh, hat Cutler dich zu hart angefasst? Wo sind die Kinder? Was sind das für Bottiche? Ahnst du es nicht? Die Behälter sind bis zum Rand gefüllt mit Barabbas Blut. Blut, das er während seiner Zeit in der Grube abgesondert hat. Und das die Kinder zu seinesgleichen machen wird. Ihr wollt die Kinder da reinstecken? Reinstecken und einschließen. Aber das kannst du doch nicht machen. Stimmt. Cutler wird es tun. In einigen Minuten wird er mit den Kleinen zurückkommen. Ich schätze, er schlägt dich nochmal zusammen, bevor er mit dem Ritual beginnt. Ich verachte dich, Asmodina. Du ahnst gar nicht, wie sehr mich das freut. Lass die Kinder frei, du Scheusal! Halte die Chinesin gut fest, Buck. Du weißt, dass sie gefährlich ist. Verlass dich auf mich. Bitte, tun Sie uns nichts. Im Gegenteil, meine süße Diana. Wir werden euch eine ganze Menge tun. Und jetzt lasst uns das Fest beginnen. Nehmt die Kinder! Nein! Lasst sie in Ruhe! Ich will nicht. Schön ruhig, Leute. Keiner bewegt sich. Mann, Buck. Was habe ich dir gerade noch gesagt? Diese blöde Schlampe. Wie hat sie das gemacht? Du! Lass Diana los, sofort! Mach nur, George. Du bekommst sie gleich zurück. Und jetzt die Kinder. Nein. Ich werde sie erschießen, Cutler. Und? In dieser Waffe sind geweihte Silberkugeln. Du blöffst. Wollen Sie es drauf ankommen lassen? Los, Männer, packt sie! Kein Schritt weiter, oder ich puste eurem Chef den Schädel weg. Wirklich? So, wie wir es mit Rocco gemacht haben? Was? Er hat sich tapfer gehalten, das muss man schon sagen. Diana, bleiben Sie bei mir. Was habt ihr mit ihm gemacht? Es war ein sauberer Treffer zwischen die Augen. Schade eigentlich. Er hat nicht lange gelitten. Du Bestie! Diana, nicht! Dafür hat er ausgezeichnet geschmeckt. Ich werde dich... Diana! Nein, wie süß. Was hattest du denn vor, mich zu verprügeln? Lassen Sie mich los! Cutler! Nur Zuschau. Schieß doch. Aber vielleicht triffst du dann deine kleine Freundin. Lassen Sie sie gehen! Nein! Du lässt deine Waffe fallen oder ich breche ihr das Genick. Okay, okay. Ich tue, was Sie sagen. Nicht, Ciao. So ist es gut. Und jetzt leg die Handschellen an. Ich dulde keine weitere Verzögerung. Ich rannte wie von Furien gehetzt den Hang hinunter. Das Dorf lag tot wie eine Geisterstadt am Fuße des Berges. Nirgendwo brannte Licht. Und im fahlen Mondlicht nahm ich die Konturen der Häuser nur verschwommen wahr. Verdammt, wo hatte man die Kinder hingebracht? Ich lief weiter. Und dann plötzlich sah ich es. Eine halbe Meile östlich des Dorfes brannte Feuer. Wie ein Warnsignal zuckten die Flammen in den pechschwarzen Himmel. Dort mussten sich die Männer aus dem Dorf versammelt haben. Ich jagte wie ein Lebensmüder den felsigen Hangberg ab, sprang zum Teil 1-2 Meter tiefe Gefälle hinunter und hatte mehr Glück als Verstand, dass ich mir nicht bei einem Sturz sämtliche Knochen brach. Als ich endlich in die Nähe der Feuerstelle kam, verlangsamte ich mein Tempo und verschaffte mir einen Überblick. Die Dörfler bildeten eine weite Kette um das Feuer und ein Dutzend hüfthoher, mit rot-grüner Brühe randvoll gefüllter Behältnisse. Dann sah ich Suko, Shao und eine mir unbekannte rothaarige Frau. Sie hockten gefesselt nahe der Bassins. Etwas abseits der Menschenkette befanden sich die Kinder. Zum Glück, denn so würden sie außerhalb der Gefahrenzone stehen, wenn es zum Kampf kam. Gerade wollte ich mich anschleichen, als ein schauriges Fauchen über mir ertönte. Ach du meine Güte! Vor. Im Moment noch gar nichts. Erst wenn die Drachen satt schlüpft, sind wir dran. Verdammt. Wo bleibt John nur? Er wird schon kommen, Liebling. Von wem redet ihr? Von einem Freund. Er war den Rittern auf der Spur. Den Rittern? Er wird uns hier rausholen. Ganz bestimmt. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Cutler! Euren Sinclair dürften die Ritter bereits lebendig begraben haben. Oh Gott. Dann sind wir verloren. Seid ihr bloß nicht so sicher. John ist schon aus ganz anderen Situationen wieder rausgekommen. Glaubst du, dass mich dein Geschwätz interessiert, Chinese? Stopp! Nicht schon wieder! Hören Sie auf! Er ist doch gefesselt! Natürlich! Deshalb macht es ja auch so viel Spaß. Sie Dreckiger! Mein Gott, was war das? Das ist er. Seht, da oben! Das gigantische Urweltmonster stieß geradewegs aus dem Himmel auf die Dörfler zu. Die Männer wichen zur Seite, machten dem Drachen Platz. Barabbas schien mit jedem Flügelschlag größer zu werden, ins Unermessliche zu wachsen, bis er mit einem gewaltigen Krachen aufsetzte. Suko? Ich glaube, mir wird schlecht. Barabbas! Unser Herrscher! Unser Gebieter! Komm zu uns! Nimm 2 unserer Menschenopfer an, auf das die Drachentaufe beginnen möge! 2 Menschenopfer? Wen meint er? Ich dachte... Buck! Komm her! Ich? Aber was... Du hast dich als fehlbar, als unfähig erwiesen. Sei dankbar für die Gnade, dass du dein nichtsnutziges Dasein unserem Herrscher opfern darfst! Nein! Nein! Ich hab doch nichts getan! Nimm ihn, Barabbas! Nein, bitte! Gott, wie schrecklich! Cutler, du sadistisches Schwein! Ah, du wagst es immer noch, dein Maul zu öffnen. Ich werde mit Sicherheit nicht vor dir kuschen, du Mörder! Du bist ja richtig sauer, Suko. Mal sehen, ob wir deine Wut noch steigern können. Haltet ihn fest! Und die Rothaarige auch! Was hast du vor? Schafft die Chinesen zu Barabbas! Nein! Zuko! Lasst sie los! Ich werde euch... Nicht! Schau! Ich glaube nicht, dass sie sich diesmal befreien kann, gefesselt wie sie ist. Ich bringe euch alle um! Ihr verdammt! Werft sie zu Boden! Und jetzt nimm sie, Barabbas! Nicht, Cutler, warte! Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich biete mich als Opfer an. Aber nur, wenn du sie laufen lässt. Was soll das, Sinclair? Wie bist du hier hingekommen? Die Ritter. Ich bin ihnen entwischt. Aber sie sind mir dicht auf den Fersen. Bitte, Cutler. Für mich ist es zu spät. Lass Shao gehen. Und du kannst mit ansehen, wie ich vor Barabbas auf die Knie falle und meinen Tod erwarte. So viel ist dir das Leben deiner Freunde wert? Mehr als mein eigenes, ja. Warum eigentlich nicht? Der Sohn des Lichts opfert sich in einem letzten heroischen Akt dem Bösen. Was für ein Drama! Nein, John! Du darfst nicht aufgeben! Es tut mir leid, Shao. Ich habe versagt. John! Oh, John! Schafft sie weg! Und jetzt knie dich da vorne nieder! Es hatte funktioniert. Cutler war auf die Geschichte reingefallen und Shao hatte glänzend mitgespielt. Der Dämon wollte mich nicht einmal filzen. Das war meine Chance. Ich ließ mich vor dem Ungeheuer zu Boden fallen, griff so unauffällig wie möglich unter meine Jacke und betete, dass Barabbas sein hässliches Maul nicht erst im letzten Moment öffnen würde. Nimm ihn, Barabbas! Töte den Sohn des Lichts! Es wird unser erster Triumph in einer langen Reihe von Triumphen sein. Barabbas beugte sich vor. Sein gigantischer Kopf füllte mein gesamtes Sichtfeld aus. Der Geruch von Schwefel und Fäulnis schlug mir ins Gesicht. Und dann geschah es. Das Untier öffnete sein Maul und stieß auf mich zu. Gleichzeitig riss ich den Bumerang hervor und schwang meinen Arm nach vorne. Ja! Wirbelten hoch. Ein glühender Regen ging auf uns nieder. Ich rannte weg, sah, dass die anderen Männer sowie die Kinder ebenfalls flüchteten. Nach einigen Yards drehte ich mich wieder um und sah, wie Barabbas verendete. Er war in die Behälter gestürzt und schrumpfte in seinem eigenen Blut zusammen. Cutler lag ebenfalls am Boden. Er fasste sich an die Kehle, spie teerartigen Schleim aus. Dann regte er sich nicht mehr. John! Zuko! Schau! Gott sei Dank! Zuerst habe ich gar nicht begriffen, warum du dich opfern wolltest. Schau, das war ganz große Klasse. Seht nur, der Drache zerfällt. Ist das Dorf jetzt von dem Fluch befreit? Ja, Diana. Sieh nur, die Kinder liegen ihren Vätern wieder in den Armen. Ich schätze, da wird die eine oder andere Aussprache noch nötig sein. Was ist mit den Rittern, John? Die sind vernichtet. Endgültig. Und Myxin? Er ist jetzt einer von uns. Hat er die Seiten gewechselt? Mehr als das. Asmodina hat ihm seine Kräfte genommen. Was? Soll das heißen, dass ich jetzt genauso stark bin wie er? Sachte, Zuko. Unsere nächste Aufgabe wird es sein, ihn in unser Team zu integrieren. Mann, das war ja wie in einem Horrorfilm. Also für heute reicht der Horror. Lasst uns Myxin suchen und dann von hier verschwinden.